Sind Sie so miteinander umgegangen?« fragte er, sich an die Schwester wendend. »Nein, im Gegenteil. Er war ihr gegenüber stets sehr geduldig, sogar höflich, in vielen Fällen sogar zu duldsam ihrer Art gegenüber, ganze 7 Jahre lang. Mit einem Mal aber scheint er die Geduld verloren zu haben.« »Also ist er wohl gar nicht so schrecklich, wenn er 7 Jahre lang ausgehalten hat. Du scheinst ihn, Dunetschka, zu entschuldigen.« »Nein, nein, er ist ein schrecklicher Mensch. Ich kann mir nichts Schrecklicheres vorstellen«, antwortete Dunja fast erbebend, zog die Augenbrauen zusammen und wurde nachdenklich. »Es soll am Morgen geschehen sein«, fuhr Pulcheria Alexandrowna eilig fort. »Dann befahl sie, anzuspannen, um gleich nach dem Mittagessen in die Stadt zu fahren, weil sie stets in solchen Fällen in die Stadt fuhr. Zum Mittag aß sie noch, sagt man, mit großem Appetit.« »Trotz der erhaltenen Prügel?« »Sie hatte immer diese Angewohnheit, und kaum, dass sie gegessen hatte, ging sie, um nicht zu spät abzufahren, sofort in die Badestube. Weißt du, sie nahm aus Gesundheitsgründen Bäder. Sie haben dort eine kalte Quelle, und sie badete dort jeden Tag. Und als sie ins Wasser stieg, traf sie plötzlich der Schlag.« »Kein Wunder«, sagte Sosimow. »Und hat er sie schmerzhaft verprügelt?« »Das ist doch gleichgültig«, meinte Dunja. »Was haben Sie für ein Vergnügen, Mama, solch einen Unsinn zu erzählen?« kam es plötzlich gereizt von den Lippen Raskolnikows. »Ach, mein Lieber, ich wusste wirklich nicht mehr, worüber ich sprechen sollte«, entschlüpfte es Pulcheria Alexandrowna. »Aber was ist denn los? Fürchtet ihr mich etwa?« fragte er mit einem gezwungenen Lächeln. »So ist es allerdings«, antwortete Dunja und sah den Bruder offen und streng an. Als Mama die Treppe heraufstieg, schlug sie sogar ein Kreuz vor Angst. Sein Gesicht verzog sich wie im Krampf. »Ach, Dunja, was fällt dir ein? Sei nicht böse, Rodja, ich bitte dich. Warum hast du das gesagt, Dunja?« Pulcheria Alexandrowna war ganz verlegen. »Es ist wahr. Als ich hierher reiste, träumte ich den ganzen Weg, wie wir uns wiedersehen, wie wir einander alles erzählen würden. Und ich war so glücklich, dass ich die Reise nicht einmal ermüdend fand. Ja, was sage ich? Ich bin auch jetzt ganz glücklich. Du hast Unrecht, Dunja. Ich bin schon allein dadurch glücklich, dass ich dich sehe, Rodja.« »Genug, Mama«, murmelte er betreten und drückte ihr die Hand, ohne sie anzublicken. »Wir werden schon noch Zeit haben, uns auszusprechen.«